Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in der Public Domain. Für mehr Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt besuchen Sie LibriVox.org. Die Elixiere des Teufels von E.T.A. Hoffmann Teil 5. Das geschah wirklich. Ich sah meine Mutter sowie die Fürstin den Abend vorher. Mein Inneres war aber so ganz von meiner Rede erfüllt, die den höchsten Gipfel der Beredsamkeit erreichen sollte, dass ihr Wiedersehen nur einen geringen Eindruck auf mich machte. Es war in der Stadt verbreitet, dass ich statt des erkrankten Leonardus predigen würde, und dies hatte vielleicht noch einen größeren Teil des gebildeten Publikums herbeigezogen. Ohne das Mindeste aufzuschreiben, nur in Gedanken, die Rede in ihren Teilen ordnend, rechnete ich auf die hohe Begeisterung, die das feierliche Hochamt, das versammelte, andächtige Volk, ja selbst die herrliche, hochgewölbte Kirche in mir erwecken würde, und hatte mich in der Tat nicht geirrt. Wie ein Feuerstrom flössen meine Worte, die mit der Erinnerung an den heiligen Bernhard die sinnreichsten Bilder, die frömmsten Betrachtungen enthielten, dahin, und in allen auf mich gerichteten Blicken las ich Staunen und Bewunderung. Wie war ich darauf gespannt, was die Fürstin wohl sagen werde? Wie erwartete ich den höchsten Ausbruch ihres innigsten Wohlgefallens? Ja, es war mir, als müsse sie den, der sie schon als Kind in Erstaunen gesetzt, jetzt die ihm in wohnende höhere Macht deutlicher ahnend, mit unwillkürlicher Ehrfurcht empfangen. Als ich sie sprechen wollte, ließ sie mir sagen, dass sie, plötzlich von einer Kränklichkeit überfallen, niemanden, auch mich, nicht sprechen könne. Dies war mir umso verdrießlicher, als nach meinem stolzen Wahn die Äbtissin in der höchsten Begeisterung das Bedürfnis hätte fühlen sollen, noch salbungsreiche Worte von mir zu vernehmen. Meine Mutter schien einen heimlichen Gram in sich zu tragen, nach dessen Ursache ich mich nicht unterstand zu forschen, weil ein geheimes Gefühl mir selbst die Schuld davon aufbürdete, ohne dass ich mir dies hätte deutlicher enträtseln können. Sie gab mir ein kleines Billett von der Fürstin, das ich erst im Kloster öffnen sollte. Kaum war ich in meiner Zelle, als ich zu meinem Erstaunen Folgendes las: Du hast mich, mein lieber Sohn, denn noch will ich dich so nennen, durch die Rede, die du in der Kirche unseres Klosters hieltest, in die tiefste Betrübnis gesetzt. Deine Worte kommen nicht aus dem andächtigen, ganz dem himmlischen zugewandten Gemüte. Deine Begeisterung war nicht diejenige, welchen den Frommen auf Seraphs Fittichen emporträgt, dass er in heiliger Verzückung das himmlische Reich zu schauen mag. Ach, der stolze Prunk deiner Rede, deine sichtliche Anstrengung, nur recht viel Auffallendes, Glänzendes zu sagen, hat mir bewiesen, dass du, statt die Gemeinde zu belehren und zu frommen Betrachtungen zu entzünden, nur nach dem Beifall, nach der wertlosen Bewunderung der weltlich gesinnten Menge trachtest. Du hast Gefühle geheuchelt, die nicht in deinem Innern waren. Ja, du hast selbst gewisse, sichtlich studierte Mienen und Bewegungen erkünstelt, wie ein eitler Schauspieler, alles nur des schnöden Beifalls wegen. Der Geist des Truges ist in dich gefahren und wird dich verderben, wenn du nicht in dich gehst und der Sünde entsagest. Denn Sünde, große Sünde ist dein Tun und Treiben, umso mehr, als du dich zum frömmsten Wandel, zur Entsagung aller irdischen Torheit im Kloster dem Himmel verpflichtet. Der heilige Bernardus, den du durch deine trügerische Rede so schnöde beleidigt, möge dir nach seiner himmlischen Langmut verzeihen, ja dich erleuchten, dass du den rechten Pfad, von dem du durch den Bösen verlockt, abgewichen, wiederfindest und er fürbitten könne für das Heil deiner Seele. Gehabe dich wohl. Wie 100 Blitze durchfuhren mich die Worte der Äbtissin, und ich erglühte vor innerem Zorn, denn nichts war mir gewisser, als dass Leonardus, dessen mannigfachige Andeutungen über meine Predigten eben dahin gewiesen hatten, die Andächtelei der Fürstin benutzt und sie gegen mich und mein Rednertalent aufgewiegelt habe. Kaum konnte ich ihn mehr anschauen, ohne vor innerlicher Wut zu erbeben. Ja, es kamen mir oft Gedanken, ihn zu verderben in den Sinn, vor denen ich selbst erschrak. Umso unerträglicher waren mir die Vorwürfe der Äbtissin und des Priors, als ich in der Tiefe meiner Seele wohl die Wahrheit derselben fühlte. Aber immer fester und fester beharrend in meinem Tun, Mich stärkend durch Tropfen Weins aus der geheimnisvollen Flasche, fuhr ich fort, meine Predigten mit allen Künsten der Rhetorik auszuschmücken und mein Mienenspiel, meine Gestikulationen sorgfältig zu studieren. Und so gewann ich des Beifalls, der Bewunderung immer mehr und mehr. Das Morgenlicht brach in farbigten Strahlen durch die bunten Fenster der Klosterkirche. Einsam und in tiefe Gedanken versunken, saß ich im Beichtstuhl. Nur die Tritte des dienenden Laienbruders, der die Kirche reinigte, hallten durch das Gewölbe. Da rauschte es in meiner Nähe, und ich erblickte ein großes, schlankes Frauenzimmer, auf fremdartige Weise gekleidet, einen Schleier über das Gesicht gehängt, die, durch die Seitenpforte herbeigetreten, sich mir nahte, um zu beichten. Sie bewegte sich mit unbeschreiblicher Anmut, sie kniete nieder, ein tiefer Seufzer entfloh ihrer Brust. Ich fühlte ihren glühenden Atem, es war, als umstricke mich ein betäubender Zauber, noch ehe sie sprach. Wie vermag ich, den ganz eigenen, ins Innerste dringenden Ton ihrer Stimme zu beschreiben? Jedes ihrer Worte griff in meine Brust, als sie bekannte, wie sie eine verbotene Liebe hege, die sie schon seit langer Zeit vergebens bekämpfe, und dass diese Liebe umso sündlicher sei, als den Geliebten heilige Bande auf ewig fesselten. Aber im Wahnsinn hoffnungsloser Verzweiflung habe sie diesen Banden schon geflucht. Sie stockte. Mit einem Tränenstrom, der die Worte beinahe erstickte, brach sie los. Du selbst, Medardus, bist es, den ich so unaussprechlich liebe. Wie im tötenden Krampf zuckten alle meine Nerven. Ich war außer mir selbst. Ein nie gekanntes Gefühl zerriss meine Brust, sie sehen, sie an mich drücken, vergehen vor Wonne und Qual. Eine Minute dieser Seligkeit für ewige Machter der Hölle. Sie schwieg, aber ich hörte sie tief atmen. In einer Art wilder Verzweiflung raffte ich mich gewaltsam zusammen. Was ich gesprochen, weiß ich nicht mehr, aber ich nahm wahr, dass sie schweigend aufstand und sich entfernte, während ich das Tuch fest vor die Augen drückte und wie erstarrt bewusstlos im Beichtstuhle sitzen blieb. Zum Glück kam niemand mehr in die Kirche. Ich konnte daher unbemerkt in meine Zelle entweichen. Wie so ganz anders erschien mir jetzt alles, wie töricht, wie schal mein ganzes Streben. Ich hatte das Gesicht der Unbekannten nicht gesehen, und doch lebte sie in meinem Innern und blickte mich an mit holdseligen, dunkelblauen Augen, in denen Tränen perlten, die wie mit verzehrender Glut in meine Seele fielen und die Flamme entzündeten, die kein Gebet, keine Bußübung mehr dämpfte. Denn diese unternahm ich, mich züchtigend bis aufs Blut mit dem Knotenstrick, um der ewigen Verdammnis zu entgehen, die mir drohte, da auf jenes Feuer, das fremde Weib in mich geworfen, die sündlichsten Begierden, welche sonst mir unbekannt geblieben, erregte, so daß ich mich nicht zu retten wußte vor wollüstiger Qual. Ein Altar in unserer Kirche war der heiligen Rosalia geweiht und ihr herrliches Bild in dem Moment gemalt, als sie den Märtyrertod erleidet. Es war meine Geliebte, ich erkannte sie, ja, sogar ihre Kleidung war dem seltsamen Anzug der Unbekannten völlig gleich. Da lag ich stundenlang, wie von verderblichem Wahnsinn befangen, niedergeworfen auf den Stufen des Altars und stieß heulende, entsetzliche Töne der Verzweiflung aus, dass die Mönche sich entsetzten und scheu von mir wichen. In ruhigeren Augenblicken lief ich im Klostergarten auf und ab. In duftiger Ferne sah ich sie wandeln. Sie trat aus den Gebüschen, sie stieg empor aus den Quellen, sie schwebte auf blumigter Wiese. Überall nur sie, nur sie. Da verwünschte ich mein Gelübde, mein Dasein. Hinaus in die Welt wollte ich und nicht rasten, bis ich sie gefunden, sie erkaufen und mit dem Heil meiner Seele. Es gelang mir endlich wenigstens, mich in den Ausbrüchen meines dem Brüdern und dem Prior unerklärlichen Wahnsinns zu mäßigen. Ich konnte ruhiger scheinen, aber immer tiefer ins Innere hinein zehrte die verderbliche Flamme. Kein Schlaf, keine Ruhe. Von ihrem Bilde verfolgt, wälzte ich mich auf dem harten Lager und rief die Heiligen an, nicht mich zu retten von dem verführerischen Gaukelbilde, das mich umschwebte, nicht meine Seele zu bewahren vor ewiger Verdammnis, nein, mir das Weib zu geben, meinen Schwur zu lösen, mir Freiheit zu schenken zum sündigen Abfall. Endlich stand es fest in meiner Seele, meiner Qual durch die Flucht aus dem Kloster ein Ende zu machen. Denn nur die Befreiung von den Klostergelübden schien mir nötig zu sein, um das Weib in meinen Armen zu sehen und die Begierde zu stillen, die in mir brannte. Ich beschloss, unkenntlich geworden durch das Abscheren meines Bartes und weltliche Kleidung, so lange in der Stadt umherzuschweifen, bis ich sie gefunden und dachte nicht daran, wie schwer, ja wie unmöglich dies vielleicht sein werde, ja, wie ich vielleicht, von allem Gelde entblößt, nicht einen einzigen Tag außerhalb der Mauern würde leben können. Der letzte Tag, den ich noch im Kloster zubringen wollte, war endlich herangekommen. Durch einen günstigen Zufall hatte ich anständige, bürgerliche Kleider erhalten. In der nächsten Nacht wollte ich das Kloster verlassen, um nie wieder zurückzukehren. Schon war es Abend geworden, als der Prior mich ganz unerwartet zu sich rufen ließ. Ich erbebte, denn nichts glaubte ich gewisser, als dass er von meinem heimlichen Anschlage etwas bemerkt habe. Leonardus empfing mich mit ungewöhnlichem Ernst, ja, mit einer imponierenden Würde, vor der ich unwillkürlich erzittern musste. »Bruder Medardus«, fing er an, »dein unsinniges Betragen, das ich nur für den stärkeren Ausbruch jener geistigen Exaltation halte, die du seit längerer Zeit, vielleicht nicht aus den reinsten Absichten herbeigeführt hast, zerreißt unser ruhiges Beisammensein. Ja, es wirkt sich zerstörend auf die Heiterkeit und Gemütlichkeit, die ich als das Ergebnis eines stillen, frommen Lebens bis jetzt unter den Brüdern zu erhalten strebte. Vielleicht ist aber auch irgendein feindliches Ereignis, das dich betroffen hat, daran schuld. Du hättest bei mir, deinem väterlichen Freunde, dem du sicher alles vertrauen konntest, Trost gefunden, doch du schwiegst, und ich mag umso weniger in dich dringen, als mich jetzt dein Geheimnis um einen Teil meiner Ruhe bringen könnte, die ich im heitern Alter über alles schätze. Du hast oftmals, vorzüglich bei dem Altar der heiligen Rosalia, durch anstößige, entsetzliche Reden, die dir wie im Wahnsinn zu entfahren schienen, nicht nur den Brüdern, sondern auch Fremden, die sich zufällig in der Kirche befanden, ein heilloses Ärgernis gegeben. Ich könnte dich daher nach der Klosterzucht hart strafen, doch will ich dies nicht tun, da vielleicht irgendeine böse Macht, der Widersacher selbst, dem du nicht genugsam widerstanden, an deiner Verwirrung schuld ist, und ich gebe dir nur auf, rüstig zu sein in Buße und Gebet. Ich schaue tief in deine Seele. Du willst ins Freie. Durchdringend schaute Leonardus mich an. Ich konnte seinen Blick nicht ertragen. Schluchzend stürzte ich nieder in den Staub, mich bewusst des bösen Vorhabens. »Ich verstehe dich«, fuhr Leonardus fort, »und glaube selbst, dass besser als die Einsamkeit des Klosters die Welt, wenn du sie in Frömmigkeit durchziehst, dich von deiner Verwirrung heilen wird. Eine Angelegenheit unseres Klosters erfordert die Sendung eines Bruders nach Rom. Ich habe dich dazu gewählt, und schon morgen kannst du, mit den nötigen Vollmachten und Instruktionen versehen, deine Reise antreten. Umso mehr eignest du dich zur Ausführung dieses Auftrags, als du noch jung, rüstig, gewandt in Geschäften und der italienischen Sprache vollkommen mächtig bist. Begib dich jetzt in deine Zelle. Bete mit Inbrunst um das Heil deiner Seele. Ich will Gleiches tun. Doch unterlasse alle Kasteiungen, die dich nur schwächen und zur Reise untauglich machen würden. Mit dem Anbruch des Tages erwarte ich dich hier im Zimmer. Wie ein Strahl des Himmels erleuchteten mich die Worte des ehrwürdigen Leonardus. Ich hatte ihn gehasst, aber jetzt durchdrang mich wie ein wonnevoller Schmerz die Liebe, welche mich sonst an ihn gefesselt hatte. Ich vergoss heiße Tränen, ich drückte seine Hände an die Lippen. Er umarmte mich, und es war mir, als wisse er nun meine geheimsten Gedanken und erteile mir die Freiheit, dem Verhängnis nachzugeben, das über mich waltend nach minutenlanger Seligkeit mich vielleicht in ein ewiges Verderben stürzen konnte. Nun war die Flucht unnötig geworden. Ich konnte das Kloster verlassen und ihr, ohne die nun keine Ruhe, kein Heil für mich hienieden zu finden, rastlos folgen, bis ich sie gefunden. Die Reise nach Rom, die Aufträge dahin, schienen mir nur von Leonardus ersonnen, um mich auf schickliche Weise aus dem Kloster zu entlassen. Die Nacht brachte ich betend und mich bereitend zur Reise zu. Den Rest des geheimnisvollen Weins füllte ich in eine Korbflasche, um ihn als bewährtes Wirkungsmittel zu gebrauchen, und setzte die Flasche, welche sonst das Elixier enthielt, wieder in die Kiste. Nicht wenig verwundert war ich, als ich aus den weitläufigen Instruktionen des Priors wahrnahm, dass es mit meiner Sendung nach Rom nun wohl seine Richtigkeit hatte und daß die Angelegenheit, welche dort die Gegenwart eines bevollmächtigten Bruders verlangte, gar viel bedeutete und in sich trug. Es fiel mir schwer aufs Herz, daß ich gesonnen, mit dem ersten Schritt aus dem Kloster ohne alle Rücksicht mich meiner Freiheit zu überlassen. Doch der Gedanke an sie ermutigte mich, und ich beschloss, meinem Plane treu zu bleiben. Die Brüder versammelten sich, und der Abschied von ihnen, vorzüglich von dem Vater Leonardus, erfüllte mich mit der tiefsten Wehmut. Endlich schloss ich die Klosterpforte hinter mir, und ich war gerüstet zur weiten Reise im Freien. Ende von Teil 5.